Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live 4. Ich freue mich, dass du dabei bist und will mich bemühen, hier heute in den nächsten 3 Stunden eine ganze Reihe von eher chilligen Tracks zu spielen, die nicht nur dub-wise daherkommen, sondern etwa auch so wie der Künstler namens Clark, mit dem ich heute anfangen möchte. Auf dem ruhmreichen englischen Warp-Label hat er seine TED-EP veröffentlicht. Wir hören wunderbar aufgeschichtet den Titeltrack dieser EP TED, nämlich im BBO Remix. Was hier langsam ausklingt, ist eine erneute, die zweite Zusammenarbeit, nämlich zwischen dem britischen Soundtüftler Kieran Hepton, auch als Fortet bekannt, und dem amerikanischen Schlagzeuger Steve Reed. Die beiden haben sich zufällig mal in London kennengelernt, sich voneinander gegenseitig erzählt, Interesse aneinander gefunden, was sicher nicht selbstverständlich ist, denn Steve Reed kommt aus einer völlig anderen musikalischen Zeit. Bereits 1964 hat er als Teenager Schlagzeug gespielt, unter anderem für Martha and the Vandellas, den großen Soul-Hit Dancing in the Street eingespielt. Später schlug es ihn mehr zum Jazz. Da gibt es diesen berühmten Erzfeind, einige sagen sogar Todfeind, von Miles Davis, den großen Saxophonisten Archie Shepp, für den er auch getrommelt hat. Aber jetzt seit einiger Zeit mag er es, mit Kieran Hepton zu spielen. Und das zweite Album der beiden ist soeben erschienen, das heißt Tanks. Und beide sagen, und das ist auch nachzuhören, dass ihre Zusammenarbeit hier wesentlich konzentrierter und kompakter ausgefallen sei als beim ersten Album. Aus diesem Tanks Zungen Album haben wir gerade den Titel Our Time gehört. Davor, das war einmal mehr ein Mann, der seit Jahren schon faszinierende, nur schwer zu durchschauende Soundkulissen schafft. Sein Name ist Eamon Tobin, auch er kommt aus Großbritannien, hat jetzt ein Album veröffentlicht namens Foley Room. Dieser Albumtitel geht zurück auf die sogenannten Foley Artists. Das sind Leute, die für Spielfilme Geräusche aufnehmen. Also Todesschreie oder, ja, das muss man vielleicht nicht unbedingt aufnehmen, aber das Quietschen von Türen. Oder wenn gerade im Winter gedreht wird und keine Bienen da sind, dann das Summen von Bienen. Für solche Geräusche sind also die Foley Artists zuständig. Und Eamon Tobin ist gereist für dieses Album, war in diversen Studios, wo er eben im Prinzip der Foley Artists Foley Rooms geschaffen hat, um dort Geräusche aufzunehmen, die er später editierte, manipulierte natürlich sehr stark. Und dann dieses Album schuf, Foley Room. Daraus haben wir At the End of the Day gehört. Und davor, das war Clark, nicht ganz unverwandtschaftlich zu dem, was danach kam, mit dem Titelstück seiner EP Ted. We'll be right back. Du bist ja bei 1Live 4. Wir haben, ich sag sowas immer natürlich aus meiner Sicht, aber ich stehe total auf diese leicht melancholisch vibrierenden Gitarrensounds. Ich denke mal, das waren Gitarrensounds, die hier auftauchten, sowohl bei Mia. Also da müssen wir jetzt aufpassen. Es gibt MIA aus England, die Band Mia aus Berlin und die DJ Mia aus Berlin. Von letzterer rede ich, die jetzt ein neues Album veröffentlicht, das heißt Bittersüß, auf dem sie mit wirklich wunderschönen, fein ausgemalten, wenn man das so sagen kann, Techno-Tracks ankommt. Can't Find You ist einer, den wir hier gerade gehört haben. Davor habe ich die Junior Boys gespielt, die im späten Sommer des letzten Jahres aus dem Stand heraus mit ihrem Album Last Exit jede Menge wirklich guter Resonanzen gefunden haben, nicht nur bei der Kritik, sondern auch beim Publikum, das sich die Platten geholt hat, mit House- und Techno-Tracks, die sehr viel Soul hatten, sehr viel Pop-Appeal, wunderschöne Gesangs-Hooklines, sehr warm das Ganze. Last Exit hieß dieses Album. Es gibt natürlich einige Auskopplungen daraus mit den entsprechenden Remixen. Gerade sind welche erschienen, In the Morning Like a Child, von Hot Chip und Carl Craig im Remix. Mich haut aber ganz ehrlich der Code 9 Remix, den wir eben gehört haben vom Junior Boys Titel Double Shadow um. Entsprechend habe ich den aus dieser ganzen Kollektion von Remixen, die ich hier als CD vorliegen habe, gespielt. Junior Boys mit Double Shadow im Code 9 Remix und ich glaube die düstere Stimme, das war der Code 9 Kumpel Space Ape, der hier allerdings nicht vermerkt ist. Der nächste Titel kommt, wenn du diese Sendung hier schon länger hörst, dann darf ich das sagen, von einem guten alten Bekannten. Er ist ein Hip-Hop-DJ. Sein Name ist DJ Vadim. Er hat seit vielen, vielen Jahren das allermeiste seiner Platten auf dem englischen Label Ninja Tune veröffentlicht, bei dem in letzter Zeit sehr hochwertige, auch ernsthafte Aufnahmen erschienen sind, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten lassen, dass auch Humor bei Ninja Tune immer eine große Rolle gespielt hat. Gerade in den Anfängen gab es viele Breakbeat-Platten von Cold Cut, auf denen wirklich echte Scherze mit Scratching und Breaking gemacht wurden und auch DJ Vadim war jemand, der Scherze mochte. Bei ihm quietschten Türen, er war in der Lage, so kleine, wirklich geisterhafte Pieces zu machen, die schon hörspielartigen Charakter hatten. Aber wie das mit selbst guten Scherzen ist, irgendwann laufen sie sich tot. Als hätte er das gewusst, macht er jetzt sein Album, das richtig kompakt daherkommt, mit ernsthaften, unheimlich guten, komplexen Tunes. The Soundcatcher heißt das neue Album von DJ Vadim, das überdies zeigt, dass er abseits von seiner eigenen Musik nicht auf den Ohren schläft, denn das, was wir jetzt hören, ist natürlich eindeutig von den neuen Dubstep-Bässen geküsst. Der Titel heißt Talk to Me mit der Sängerin Sena. Hier ist DJ Vadim und das Album von ihm The Soundcatcher. Something just won't go wrong. this cosmic groove. Let the sound softly embrace you. Ooh, ooh, ooh, ooh. You can lay your troubles down, down, down, down, where they can't be found. Again, it's true. Yeah. These headphones speak the portal to the soul. Let the puppet take control. Just surrender to this lullaby. Close your eyes, open your ears in this space. There's no fear in this place. Let it take you on a natural high. Be free. Yeah. 1Live 4. DJ Vadim, hatte ich gesagt, danach eine wunderschöne amerikanische Geschichte. Taraj and the Love Lution ist ein sehr leichtes, beschwingtes Hip-Hop-Album. Dieses beschwingt kann man wirklich wörtlich nehmen. Es schwingt darin so ein bisschen in der Art von Zara Collective Partners oder auch Bahamadia. Liberations Lullaby aus dem Album The Fevers haben wir gehört. Und gerade verklungen ist das Duo For Hero, das auf meine persönliche Landkarte bereits Anfang der 90er Jahre gekommen ist. Pioniere der Drum-and-Bass-Musik, die nicht zuletzt auch Goldie in die Szene reingeholt haben. Irgendwann wurde das immer opulenter mit Streichern, mit Harfen-Sounds bei For Hero und sie drifteten dann zusehends in die im Westen Londons neu entstehende Fusion-Szene, wo sie Jazz, House und Soul-Musik kombinierten. Und in dieser Tradition stehen sie im Grunde auch heute noch mit diesem Album Play With The Changes, wenngleich das wesentlich stärker in sehr farbigen, fantasievollen Soul geht, wie gerade gehört, Look Inside mit der Sängerin Faith. Es ist nicht die ganz große Überraschung, dieses Album, wenn man die ganzen Stationen von For Hero in den letzten, sagen wir mal, 8-9 Jahren zumindest mitgemacht hat. Aber bei zunehmendem Hören gefallen mir die Tracks doch wirklich gut. Play With The Changes, das Album. Ich weiß nicht genau, wer Block Barley ist, aber Leute, die sich der Klaas aus Hamburg an Land zieht, die können in aller Regel was. Klaas hat in Hamburg, ich habe ihn mal kennengelernt, ein super netter Typ, ein kleines Label, das heißt Hong Kong Records. Und er ist ein Freund von abstraktem Hip-Hop. Das hört man auch auf dieser Platte von Block Barley, die einige fantastische Instrumentals aufweist. Dead at the Control, so heißt das Album auf Hong Kong Records eben erschienen von Block Barley, aus dem ich diesen Titel hier mal spielen möchte. Ein ganzer Sack voll wirklich richtig guter Instrumentals von Block Barley Dead at the Control. Einen Track können wir noch spielen, der stammt von der mir bisher nicht bekannten Chicago Dub Wave Rock Band The Eternals. Heavy International ist ihr Album. Ich würde gerne weitermachen mit der Beantwortung einer Frage. Ich weiß nicht, wer sich die vielleicht hin und wieder mal gestellt hat. Was macht eigentlich Ferris? Es hat ja insbesondere im letzten Jahr eine ganze Reihe von Leuten gegeben, die wir nicht mehr auf der musikalischen Baustelle erleben konnten, wo wir sie eigentlich erwartet hatten. Deichkind zum Beispiel. Auch Ferris hat beschlossen, dem Hip-Hop, so gut man das tun kann, Ade zu sagen. Wollte eher in den Film, hat aber jetzt wieder einen Schwenk gemacht hin zur Musik. Zusammen mit einem Typ namens Mark Deal nennt er sich Maniacs und veröffentlicht ein Vinyl mit zwei Tracks, Dark City und Sex in the City, und das klingt so. Das hier ist eine sehr ungewöhnliche Platte. Ich finde sie sehr aufgeräumt, sehr souverän. Sie kommt aus Berlin von Paul. Steingarten heißt sein neues Album. Ich habe es in der letzten Woche hier schon gespielt. Diesmal hier mit dem Titel Winkelstreben, der so ein bisschen neusig ist, was dem insgesamt reduzierten Charakter des Albums nicht so ganz entspricht. Aber es bleibt dabei. Alle Titel haben eine sehr gute, klare Handschrift. Thank you. Thank you. Stauschau. Um kurz nach 11:30 die A45 Gießen Richtung Hagen ist zwischen Wilnsdorf und Siegen Süd wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Im Moment 2 Kilometer Stau dort und aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf wird uns Schnee und Eisglätte gemeldet. Bitte fahrt entsprechend vorsichtig. 1 live. 4. Vorsicht bei Eis und Schnee, den kleinen Break wollen wir machen. Ich habe mal einen Surf gewagt durch die beiden einzig verfügbaren aktuellen Tracks des Punch Drunk Labels aus Bristol. Da haben wir zunächst gehört einen Titel vom Monkey Steak, der Lighthouse Dub im Pinch Remix. Und dann kam dieser großartige Titel mit einem richtigen Vierer-Beat, der immer wieder gebrochen wird, von Perverlist, dem das Punch-Drunk-Label im Übrigen auch gehört, das wirklich fantastische Dubstep-Tracks macht, The Grind. Und wenn ich hier in der Mehrzahl rede, meine ich nicht nur die beiden gehörten, sondern auch natürlich die entsprechenden Rückseiten. Das macht schon immerhin 4. Vom Sound her passte ganz gut ein Drum-and-Bass-Track aus Back in the Days, 90er Jahre. Blame haben wir gerade gehört mit den Overhead Projections. Weiter geht es mit den Paderborn Killers. Thank you.

1 Live 4. Ich will erweitern. Wir haben eben die Paderborn Killers gehört, die übrigens nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahr und Tag immer wieder solch starke, atmosphärisch driftende Tracks heraushauen, wie wir eben einen gehört haben. Seit einiger Zeit aber auch ihr Label führen von Paderborn aus. Camino Blue heißt das, mit vorzüglichen Kontakten insbesondere nach England. 10 Short Stories ist die Label-Compilation von Camino Blue, auf der sich neben vielen englischen Tunes natürlich auch einer von PBK, also den Paderborn Killers, findet, Space Age. Und hier im Hintergrund, wo ich eben schon mal bei Blame zurück in die Tage, back in the days gegangen bin, da wollte ich das bei Calibre. Ich habe fälschlicherweise in den Jahren immer Calibre gesagt, bei Calibre auch tun, der mit diesem Titel hier nach meiner Erinnerung vor 6-7 Jahren Deep Every Time nachhaltig auf der Landkarte erschienen ist und mittlerweile ja auch zum großen Trio Mystical zählt, das ich jetzt spielen möchte. Marcus Intellex, SD Files und Calibre sind Mystical. The 11th Hour, ihr Album, daraus hören wir hier Groove Me. Mystical, ein wirklich richtig gutes Album, nicht nur für die DJs, sondern ganz sicher auch für Leute, die einfach Lust haben, sich zu Hause dann und wann auch mal mit dieser geschmeidig treibenden Musik gewissermaßen selber in den Arsch treten zu lassen. Mystical, The 11th Hour, gibt's als Vinyl und auch CD. Einen Track vor den Infos schaffe ich noch, der kommt von This One, das ist der DJ der amerikanischen People Under the Stairs, die eine wunderschön hippieske Hip-Hop-Musik seit Jahren schon produzieren. Durch Zufall ist er auf die Musik eines gewissen Herb Pilhofer gestoßen, der hat jahrelang in den USA kleine Werbemelodien komponiert und This One hat diese Melodien genommen und sie als Sample-Basis für Instrumentaltracks genommen. Herausgekommen ist die Doppel-CD Lifestyle Marketing mit den neuen Interpretationen von This One und natürlich mit den Originals von Herb Pilhofer. Ich gehe aber mal auf die neueren Sachen. Hier ist Crystal Sugar. Der erste Track hier jetzt kommt aus Dänemark von Anders Trapp. Trentemöller. Moan habe ich hier zuletzt schon mal als Auskopplung gespielt. Gibt es in zahllosen Remixen. Hier ist der Trentemöller Vocal Remix von Moan. Oh, das beißt sich ja schnell runter damit. So. I'm Thank you. 1 Live 4. Nicolas Stefan heißt der Mann, dessen Track wir hier hören. Sein Name, der Name ist mir bisher nicht untergekommen. Ofris Fuziflora. So heißt der Titel von Nicolas Stefan, im Übrigen hier im Herbert Böse Remix. Das nächste Album ist für mich so etwas wie eine Entdeckung im doppelten Sinne. Einmal mag ich die Musik von hinten bis vorne und dann ist mir etwas spät aufgefallen, ich habe entdeckt etwas spät, dass ich einige der Titel bereits kannte von Vinyls, die ich mir auf verschlungenen Wegen kaufen konnte in der Vergangenheit. Die Rede ist von dem Bristol-Trio Fujiya and Muyaji. Krautrock aus Deutschland hatte in England schon immer einen guten Namen. Das war schon in den 80er Jahren zum Beispiel so, aber als Output englische Krautrock-Bands, so viel hat es da nicht gegeben. Die meisten haben ihre heimliche Liebe meistens in irgendwelchen Bonus-Tracks versteckt. Ich entsinne mich sehr gut an das Beispiel der britischen Band Gay Dad zum Beispiel. Dass das so durchgehend durchgezogen wird, hier wie bei Fujiya and meine Güte, Miyagi, dieses Krautrock-Feeling, das habe ich in dieser Form selten erlebt. Transparent Things ist ein fantastisches Album auf dem Grönland-Label von Herbert Grönemeyer erschienen. Wir hören mal aus diesem Album den Titel Conductor 71. Dieser Mann hier kommt aus der französischen Provinz. Er ist 30 Jahre alt, Apotheker, wie ich gelesen habe, aber natürlich nicht nur Apotheker, sondern auch Produzent. Er heißt Matzak. Life Beginnings ist sein Debütalbum auf dem Kölner Boxer-Label. Gefällt mir ausgesprochen gut. Viele hübsche Klings und Klongs hochfrequentiger Art. Und ansonsten untenrum schönes, solides Achtelgeschiebe. Wenn man das vielleicht mal so sagen kann, kommt man gut so in den Groove. Er macht es einem nicht schwer. Die haben eine schöne Lässigkeit, diese Tracks. Matzak, Life Beginnings. Einen Titel habe ich daraus gespielt, The Bugler. Ich habe schon in der letzten Woche hier das in An- und Abführung Pop-Album von RJD2 gespielt aus den USA, den ich einfach sehr schätze in seiner oft etwas verwinkelten Herangehensweise, die mich zumindest von Weitem auch so ein bisschen an das erinnert, was zum Beispiel aus England der Badly Drawn Boy machte, abzüglich des aktuellen Albums, das mich persönlich so ein bisschen enttäuscht hat. RJD2, neues Album The Third Hand. Darauf sind so viele kleine, vielleicht aus seiner Sicht Versuchsballons, nach dem Motto, ach, ich mache es einfach mal. Darunter auch dieser wunderhübsche kleine Blues-Song, den ich euch nicht vorenthalten möchte, wenngleich er auch nur anderthalb Minuten lang ist. RJD2 hier mit dem Titel Someday. Down at cold, and I know that you're still driving from the things that I've been told. You gave me medication to ease my pain. You gave me a taste of magic and sent me back into the rain. Every hour, my soul was in your hand. A smile for every moment that I was at your command. I hope your day is bright. I guess now there's no more ache. And I will keep the promise you never wanted me to make. bad hungry and you sat me down at cold. Boxes on the floor. does Wednesday rush be warm? Studied from the start. Another day on a hammered home. From another day, poetry upon. From another day, from another day, from another day. Down the concrete steps and into the these are folk who fare above us all. Feel the music, sad and gentle fall. Puzzled by the sound. Dorothy's around. From another day, music lost and found. From another day, brought upon a home. From another day, from another day, from another day, brought upon a home. From another day, on a hammered home. From another day, poetry. From another day, from another day, from another day, music lost and found. From another day, Dorothy's around. From another day, puzzled by the sound. From another day, from another day, from another day. Eins live, vier. Die meisten von euch werden wissen, innerhalb eines Jahres werden unterschiedlich viele Platten veröffentlicht. Das macht zum Beispiel wenig Sinn, 3 Tage vor Weihnachten noch ein Album zu veröffentlichen und zu hoffen, dass das jetzt große Aufmerksamkeit bekommen würde. Traditionell ist so der Herbst und auch der Frühling die Zeit, in der ziemlich viel rauskommt. Was bei der Planung einer Sendung wie der hiesigen oft gar nicht so leicht ist, man quält sich, denn viel mehr als 30, 35 Tracks bekomme ich hier nicht unter. Und da bin ich oft so ein bisschen betrübt und nehme die ein oder andere Platte mit nach Hause und frage mich, warum hast du die eigentlich nicht gespielt? Das würde ich traditionell mich bei den High Lamas gefragt haben, hätte ich sie jetzt nicht doch gespielt aus Schottland. Die Gruppe gibt es nun schon ewig und seit 3 Tage. Man kann nicht sagen, dass sie die Welt und auch nicht ihre eigene mit dem neuen Album revolutioniert hätten, aber ich mag es nun mal und es zeugt einmal mehr von der Klasse der Band, die seit jeher schon so ein bisschen sich in der Tradition der Beach Boys bewegt, bei weitem aber nicht so Classic daherkommt, auch wie wir das hier gerade gehört haben, sondern in der Vergangenheit auch immer ihre experimentellen, verspielteren Momente hatte. Das neue Album der High Lamas heißt Ken Cladders und daraus habe ich gerade den Titel Dorothy Ashby gespielt. Nennen wir es einfach März Lounge. In diesen Zusammenhang passt meines Erachtens auch das neue Album von R, mit dem sie am Mittwoch hier im Sektor zu Gast sind. Im E-Werk Live Pocket Symphony heißt das Album von R, aus dem ich eben den Titel Left Bank gespielt habe. Und ich weiß nicht warum, auch das, was Mountaineer machen, eine überragende deutsche Band, erinnert mich über Umwege in ihrer Leichtigkeit oft an R. Mountaineer sind eigentlich eine Band, die so ihre Wurzeln im Folk und Blues haben, den aber mit hellen Xylophonklängen auffrischen, hier und da auch ein paar Keyboards, und sehr harmonieverliebt sind. Das sind fantastische Tracks. Man fragt sich oft, ist das ein Classic? Ist das eine Coverversion? Schaut dann hin und stellt fest, nein, nein, das hat alles Henning Wandhoff geschrieben. Das ist der Kopf dieser fünfköpfigen Band. Ein absoluter Tipp von meiner Seite. Kleines Label, Secret Mummy ist das nächste schon. Mountaineer heißt die Band. Und When the Air is Bright, They Shine heißt das Album, aus dem ich eben den Titel Elisa gespielt habe. Und Secret Mummy ist eigentlich das, was jetzt kommen soll, was ich schon auf der Zunge hatte. Eine sehr experimentelle Platte, deren Tracks immer neue Fenster aufmacht, weil viel geschnitten, editiert, gesampelt wird und weil einfach die Lust da ist, den roten Faden, wenn es ihn denn überhaupt gibt, ständig zu zerschneiden. Hinter Secret Mummy und dem Album Place in der aktuellen Specs-Platte des Monats steckt Andy Dixon. Ich möchte aus diesem Album mal den hier folgenden Titel spielen. Secret Mummy, Place, das Album. And I'm a part of this world, like the trees of the earth. We'd all worship time if you knew what it's worth. I'm up cause I can't get down. Snow waves in a death wish. I'm on a quest for some lost information. I trust the people, but not the administration. When the weather's the worst, it's best to say that it's fine when there's coppers up in mum's purse. Cause trust, I'm not admitting defeat. I've assumed it's going sour too much, never finding my feet. And then I hide when it's deep, when we need to face it head on and head on. Down to the boozer until the bread's gone, and end up burying my head in my hands instead of cherishing facts. Say we're head of the pack. Things could have gone better, but I made it this far. So when people open doors for me, I'm playing my part. No more crying over spilt milk, over absent dads. I'ma straighten up my back, do what's best for Pat. Some days I'm a sad clown, smile painted on my face, cause I'm fed up with this fucking place. For the 9-to-5 people, get your P's up. I know things are hard, but it'll ease up. Try to maintain your dignity when your pops is like, yeah, this the big kid who still lives with me. Banging down booze, that ain't helping. Thank you, no thank you man, you're welcome. Make no excuses, blame me for the stupid shit. Shit, I'm used to it, and that's the truth of it. Real people know me and now else concerns me. Moan so loud that they heard me in Burnley. We're all whining all the time, but you heard me here, it'll all be fine. Man, my favourite rapper's the other dude in my crew, so excuse me, got some grooving to do. Start up a soul band, tambourines and flowers, man. We can all hold hands here. Fuck a flag and a homeland. All we want's a dragon, a jazz fag, some cold cans at home brand. The sun that gets you up, and it's the faces that get you out. Seems a little easier when you know that somebody needs you. The same faces say chin up, and if they wanna scream twice as loud, I'll be okay, cause I know that the rest of the world bleeds too. Yeah, I'm saying let's put a brave face on this. Next day, same shit, mate, I'm telling you this. Ain't no way to quit, there's no soft option. You need to count your blessings and do it often. A long way to go before I fix up, yep. Before cutting down the fags and the drinks, bruv. Since 2001, we've been doing our sound. About time they paid attention, make our people all proud. Had a few knockbacks in the past year given. I locked it in the past here and now where I'm living, yeah. I really think it's gonna be alright, yeah. Even if it takes all night, talking now just to stop the fight. I think a big thanks in order to all of my supporters, from the borders of London to the hills of Yorkshire. Yeah, safe Max, we come a long way, mate. So many gigs, late nights till the day breaks. That feeling when you don't know but you are lost, yeah. Chat a catalogue of crap like Argos. A lot of toss about how your life's star-crossed. Staff saying you're not leaving till the bar's mopped. Stumble fucked and watch the traffic stop. Realisation you're becoming a laughing stock. It's probably just me darking out the good and rap. Sure, deep down that stuff's all good and that, but allow your dreams. Nah, I'm chasing mine. I take the racing line. I feel I'm wasting time. When I'm speaking on the track, yeah. I know people got my back and there's no beef in touching that. It'll be okay. Dancers and bums who dance to the drums and advance without funds. It'll be okay. I'm gonna stop going on about how it's cold up here. Cause those holding beers, these here are the golden years. No matter how far that you learn, let yourself get down. It's never half as bad as you make it out. Max, why do we still live here in this repulsive town when all our friends are off down south? Well, it's the sun that gets you up, and it's the faces that get you out. Seems a little easier when you know that somebody needs you. The same faces say chin up, and that they want to scream twice as loud. Be okay, cause I know that the rest of the world bleeds too, and they do. Yeah, comment tu parles pour G, gamin? Yeah, arrête de musquer ta langue. Ferme ta gueule, vas-y, c'est ton gang. Sois dit, putain, tes merdes sont pour moi, tes pleurs se font de teint. J'enterre trop d'un brut qui me traîne loin des fausses luttes. D'histoire de pute, d'image 24 secondes culte. Futilité en tutu, comme utilité, crever tes pauvres pustules. Offusqué, embusqué, de la base fondation de l'autre. Merde incrustée, et tout est tâche à faire. La dramaturgie sur un album, moi j'ai trop à faire. Mais je passe mon cœur comme du son de la basse. Je te casse pas les coronets. Si vivre pour moi aussi est une prouesse. Pour ceux qui me connaissent, je dis rien, j'encaisse et je fais. Et je te baisse avec ta coupure de gay. J'ai appris à mourir avant de marcher. L'armée d'Amoclès bien cachée. Plus un gras sourire que fâché. Sinon comment surmonter d'être haché. Tête hachée. J'ai faim de vie, Pandore. Je l'enfreins depuis encore. Dans un écrin de cuir, j'entors. J'enferme le pire, temps mort. Et sans peur de fuir, encore. Dans un enfer à dire, hardcore. Et sans faire me dire, d'accord. Et sans faire me dire, d'accord. Mais tu parles pour chi. T'es qu'un gros mytho, un gros bout de shit coupé. Tu connais Benucci, t'as tout fait. Tu veux nous étouffer à la Amerigo Vespucci. Mais tu parles pour chi. T'es qu'un gros mytho, un gros bout de shit coupé. Tu connais Benucci, t'as tout fait. Tu veux nous étouffer à la Amerigo Vespucci. J'ai baigné dans mon propre sang, lacéré mes bras à mes propres mains, fortement exaspéré par mon propre sang, mon propre clan, ma famille, mais peu importe, c'est pas important. Les côtes pétées crèvent un poumon. Regarde ma daronne, y'a aucun soupçon, un boulon pété, plein de boutons tétés, avec 20 tours en poche, tu te plaignais, pété, mais t'es qu'un bouffon. Tête ouverte, à coup de chaise, reste debout. Je suis un voulet, j'assume ma perte du coup. Tu parles pour chi, mais tu t'y es fait l'oseille. Tu parles pour chi, je le sais, les murs ont des oreilles, j'ai faibli. En 18 ans de pas, t'attends les temps pour mes fugues et mes sautes enlèvements. Je suis plein imitant, le droit chemin évident de mon 4 au poteau pertinent, savoir faire flippant. Pourquoi tu parles d'homicide? J'ai vu la chair de ma chère tuée au couteau de cuisine. Assister à des histoires de merde, je m'en tape de la raconter. Je suis pas un héros, ils vont me grave taire. Y'a que des aveugles, c'est sale bug, Alera au fragueule. Ne connais pas le respect, mais ferme ta gueule. J'ai pas fait un battle, stop les frères, SNR, laisse faire. N'est pas la merde, ni la merde, baronne. Mais tu parles pour chi, t'es qu'un gros mytho, un gros bout de shit coupé. Tu connais Benucci, t'as tout fait. Tu veux nous étouffer à la Amerigo Vespucci. Mais tu parles pour chi, t'es qu'un gros mytho, un gros bout de shit coupé. Tu connais Benucci, t'as tout fait. Tu veux nous étouffer à la Amerigo Vespucci. Le demi se reconnaît à son regard. Sa parole est ferme comme la vie dans ma gloire. C'est mis dans fongolerie. Même les studios 11 comme pas tes conneries. Qu'on oeil tremble comme le détecteur de mensonges. Vu ici on n'a pas toujours été des anges. Bla bla bla bla bla. Dans le fond tout le monde s'en va les gla gla gla. Ta vie, ton dièse, yes, ta life. Tes boîtes, ton cash, ta wife. Ouais, ouais. Non bois pas ce vin là. Tommy Hobson qui pense jamais à lever la chi. Aux paroles les actes. T'es pas tes diplômes une fan qui mise tout dans les sacs. T'as pas évité l'esclavage, la Shoah, le DAS. Puis Charco, alors allez ciao. Trop de pseudo gangsters, artistes, acteurs, producteurs vivent dans leur matrice. Trop de pseudo danseurs, sportifs, de dealers, tu sais pas quoi. Une défaillance motrice, chichi. Arrête ta mytho, stop ta moto, lâche le béto. Chichi, mets-toi au rospo, c'est ton leur dit qui pète Rosco. Mais tu parles pour chi, t'es qu'un gros mytho, un gros bout de shit coupé. Tu connais Benucci, t'as tout fait. Tu veux nous étouffer à la Amerigo Vespucci. Mais tu parles pour chi, t'es qu'un gros mytho, un gros bout de shit coupé. Tu connais Benucci, t'as tout fait. Tu veux nous étouffer à la Amerigo Vespucci. C'est pour un 1004 euros, les grums super micro. C'est de la house de racaille. C'est numérique. Eins Live 4, ich will mich hier etwas kurz melden, aus rein zeitlichen Gründen mich dann auch gleich verabschieden. Wir haben gerade die französische Crew Grams gehört, G-R-E-M-S geschrieben, mit einem wirklich starken Hip-Hop-Album, das viele unterschiedliche Facetten bis hin zu Hausrhythmen aufweist. Air Max heißt das Album von Grams. Davor haben wir aus England das Duo die Dirty Diggers gehört, die sehr melodischen, guten Kopfnicker-Hip-Hop machen. The Pleasure Is All Mine heißt das Album, aus dem ich einen Titel gespielt habe. Und verabschieden möchte ich mich hier mit dem UK-Duo Yes Boss und dem Album Look Busy. Mein Name ist Klaus Fiel. Ich möchte mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche allen eine schöne, friedliche, gesunde Woche und wenn es geht, vielleicht bis zum nächsten Sonntag. Also, alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.